Durch die staatliche Unterstützung werden in der Demokratischen Volksrepublik Korea die Arbeiten für die Herstellung der günstigen Lebensbedingungen der Behinderten rege durchgeführt. Jüngst verbesserte sich der Bildungsinhalt in den Schulen für Behinderte. In den Fachschulen für Behinderte werden den Schülern die Montage und Reparatur der Nähmaschine, die Verarbeitung der Brille und die Montage und das Experiment von elektronischen Geräten beigebracht. In den Schulen wie in der Schule für Sehbehinderte Taedong und der Schule für Taubstumme Songchon wird die Tätigkeit der künstlerischen Laienkunstgruppen normalisiert und spezialisiert. Durch die Erweiterung der speziellen Sportarten für Behinderte und die Ausbildung der aussichtsreichen Sportler wurden bei vielen internationalen Sportturniers wie den 14. Olympischen Spielen der Behinderten große Erfolge erzielt. Die Arbeiten für Austausch und Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen und den Vertretungen verschiedener Länder in der DVJK werden auch aktiviert.